Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik von Ike Turner & Co. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Ike Turner and the Kings of Rhythm im Jahr 1962 mit dem zweiten Teil eines Instrumentals mit dem Titel The New Breed. Teil 1 war auf der A-Seite der Single, das war gerade also die B-Seite davon. 1987 wurden die beiden Teile erstmals auch auf einer LP veröffentlicht, und zwar auf einem Sammelalbum mit lauter Instrumentals, die in den Jahren 1959 bis 67 auf dem Label Sue Records veröffentlicht worden waren. Die Aufnahme von The New Breed entstand, wie gesagt, 1962, und zwar während den Sessions zu einer ganzen LP mit Instrumentals von Ike Turner und den Kings of Rhythm. Um den Erfolg der ersten Hitsingles mit Tina Turner auszunutzen, sieht man auf dem Cover Ike und Tina in Tanzpose, und als Interpreten firmieren Ike und Tinas Kings of Rhythm. Zu hören ist sie auf der Platte natürlich nicht. Dance heißt das Album, und daraus jetzt die Nummer Potato Mash. Und wenn ich mich nicht sehr irre, heißt das so viel wie Kartoffelbrei. We'll be right back. Thank you very much. And now we're gonna push on a little bit from the I Can't Forward on this tune. And I do hope that you will laugh. Das war ein Ausschnitt aus der CD Live, The Ike and Tina Turner Show, Volumes 1 and 2. Ursprünglich erschienen waren die beiden einzelnen LPs Mitte der 60er Jahre. The Ike and Tina Turner Show war wie die früheren Inkarnationen von Ike Turners Tourneeensemble eine Revue mit diversen männlichen und weiblichen Gesangssolisten. Als Background-Sängerin firmierten in den 60er Jahren dann die Ikettes in wechselnden Besetzungen, wobei einige von ihnen auch solistisch in der Show auftraten. Das waren auch gerade die Ikettes während der Ike and Tina Turner Show anno 1965 mit Keep on Pushing. Eine etwas spätere Version der Ikettes gibt's jetzt, das ist nicht mehr 1965, sondern 1971. Genauer gesagt, der 1. April 1971. Wir befinden uns in der New Yorker Carnegie Hall. Yeah. Cats, ladies and gentlemen. Thank you very much. And at this time, ladies and gentlemen, we'd like to present the star of the Ike and Tina Turner Review. The young lady who brings you her latest album on the Liberty United Artists recording label entitled Working Together. With such tunes as Working Together, Oop Oop A Doo, Proud Mary, Goodbye So Long, Funkier Than a Mosquito's Tweeter, and many, many more. Right now, ladies and gentlemen, let's bring the iCats back with a warm round of applause, along with the star of our show. She's known as the hardest working young lady in show business today. Ladies and gentlemen, Miss Tina Turner. Tina Turner, The iCats und The Kings of Rhythm live 1971 in der Carnegie Hall in New York. Die Revue von Ike und Tina Turner war damals auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Die Rolling Stones hatten sie 1969 für das Vorprogramm ihrer USA-Tournee engagiert und so einem eher rockorientierten Publikum nahegebracht. Unglaubliche 5 LPs erschienen in dem Jahr 1969 und 1971 war dann das Jahr ihrer originellen Aneignung von Creedence Clearwater Revival's Proud Mary. Ike und Tina Turner waren damals auch in Europa und Deutschland sehr präsent. 1971 legten sie einen fulminanten Auftritt in einer Episode der TV-Serie Beat Club hin, den Mann und Frau heute dankenswerterweise auf DVD und YouTube nacherleben kann. Das Live-Doppelalbum vom Auftritt in der Carnegie Hall hat den Titel What You Hear Is What You Get. Zu hören waren gerade die iCats mit einer Coverversion eines Hits von Sly and the Family Stone, Everyday People. Und danach gab es die Zeremonie zur Vorstellung von Tina Turner und eine kurze Fassung vom Intro des Spencer Davis Group Hits Gimme Some Loving. Hier wird der Schnipsel als Doing the Tina verkauft. Teil des Mini-Medleys war dann auch noch Sweet Soul Music. Mehr aus der Carnegie Hall später. Das erste Mal, dass Tina Turner, damals noch Little Ann, auf einer Platte mit Ike Turner zu hören war 1958. Bei dem Song Boxtop war sie als Background-Sängerin tätig. Sie war 19 Jahre alt. Outside that door. Clap your hands. He'll say, you just wait. Don't be ashamed. Be a man. Go out and dance. Dancing in the school. Just outside that door. Clap your hands. They'll say, you just scream. Don't be ashamed. Be a man. Go on and dance. Rock stop. Let's rock. Don't let it stop. You bet not. Won't rock stop. Go on and hop. Let's do the chop. Rock stop. Mr. Devil, is hiding here. I want some water. For my water. I'm sorry, my boy. You have served me well. But there's nothing more for me to do here with you. Mr. Devil! Don't push me in that fire! Oh, Mr. Devil! She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. I went to see my doctor, asked him what was wrong. He gave me an examination. I was chilled to my bones. She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. He said, your kisses freezes my heart, causes my blood to stop. Have icicles hanging from my eyes. I need heat all around the clock. She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. He checked my blood pressure. He found that I had none. He said, bring me that woman so she can see what she has done. She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. She came to the doctor's office and rubbed him on his head. And before I could give him a warning, he was standing there frozen dead. She made his blood run cold, took all the life right out of his soul. Das waren Aufnahmen mit Ike Turner aus den Jahren 1954, 57 und 58. Bei Boxtop aus dem Jahr 1958 war Little Ann, die spätere Tina Turner, als Background-Sängerin zu hören. Dann gab es eine Art Mini-Hörspiel mit musikalischer Begleitung aus dem Jahr 1954. Die Darstellung eines Albtraums, den ein Sünder hat. Sinner's Dream. In dem Traum holt Mr. Death den Sünder ab und bringt ihn zum Teufel. Der Sünder wurde hier von Eugene Fox verkörpert. Ike Turner spielte Gitarre. Sinner's Dream ist einer von zwei Songs, die Ike Turner mit Eugene Fox in seiner Heimatstadt Clarksdale, Mississippi aufnahm, und zwar in dem Studio eines örtlichen Radiosenders. Das Studio befand sich im Alcazar Hotel, in dem Ike Turner als Junge als Liftboy gearbeitet hatte. Die Aufnahmen entstanden nach Sendeschluss, das heißt nach Mitternacht. Eugene Fox war auch als Saxophonist in Ike Turners Band tätig. Später gab Eugene Fox das Musikerdasein auf und wurde Direktor der Coahoma Agricultural High School, also einer höheren Bildungseinrichtung der Landwirtschaft. Im letzten Song dieser Trilogie brillierte dann Clayton Love als Gesangssolist. »She Made My Blood Run Cold« erzählt von der verheerenden Kraft einer Frau, die das Blut in den Adern zum Gefrieren bringen kann. Nicht nur der Held, der davon erzählt, hat das an sich erlebt, er berichtet auch davon, wie sie seinen guten Doktor und Hausarzt mit nur einer Berührung umbringt. Diagnose: gefrorenes Blut. Thank you.

takes it now. Das war gerade ein Blues von Robert Johnson in der Interpretation von Boyd Gilmore, Ramblin' on My Mind. Aufgenommen wurde der Song in einem leeren Club in Greenville, Mississippi, am 23. Januar 1952. Die beiden Songs davor wurden im Juli und November 1951 mitgeschnitten. Howlin' Wolf war zuerst zu hören mit How Many More Years und danach gab's Bobby Bland mit Dry Up Baby. Bei allen drei Nummern spielte Ike Turner das Klavier. Die Box mit vier CDs mit lauter solchen Perlen aus den 50er Jahren mit Ike Turner trägt den Titel That Cat Sure Can Play. Me. I'm a bold soul sister, ESS. How? Sock it to the biscuit. Bring it on down to the boat. Clean the dick boss and Hattie back. Thank you. is getting long overdue. Music sounded good to me. I wanna take you higher. Gonna take you higher. Baby, let me light your fire. Talk it back, a little bit higher. Woo! Boom, shakalaka, like a boom, shakalaka, boom, boom. Ike Turner als Bandleader und Begleitmusiker geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war gerade Musik von Ike und Tina Turner aus den Jahren 1969 und 1971. Bei beiden Songs war der Einfluss von Sly and the Family Stone unüberhörbar. Los ging's mit Bold Soul Sister, einem Song von der 69er LP The Hunter. Der Hauptriff von Bold Soul Sister ist von einem Sly and the Family Stone Song abgekupfert. Und der Live-Mitschnitt war dann natürlich I Want to Take You Higher und das war eine ganz offene Coverversion der Sly and the Family Stone Nummer gleichen Namens. Der Live-Take stammt von dem 71er Live-Doppelalbum What You Hear is What You Get. Das Album erschien 1971. Aus dem gleichen Jahr ist die Studio-LP Working Together. Ende der ersten Stunde war daraus schon funkier than a Mosquito's Tweeter zu hören, jetzt gleich zwei Nummern hintereinander. Von der ersten Seite der LP Track 5, You Can Have It, und Track 6, Game of Love. Die kurze Pause zwischen den beiden Songs überbrückt ein bisschen Knistern und Knacken einer echten Vinyl-LP. More That's why I let him go. Oh, yes, I did. But it took a long time for me to make up my mind. But it's all over now. It's all, oh, yeah, over. It's all over now. It's all over. I don't love him. All right. I do right. Ike und Tina Turner 1971 mit zwei Songs von ihrer 71er LP Working Together, You Can Have It und Game of Love. Leider nicht datiert, ist der nächste Song eine wunderbare Variation eines Evergreens, Ike und Tina Turner. Sometimes I'm tossed and driven, Lord. Sometimes I don't know where to go. My mother and father won't own me, so I'll try to make heaven my home. Talking about a child that do love Jesus, here is one, here is one. You're talking about a child that do love Jesus. Here is one. Talking about a child that do love Jesus. Talking about a child that do love Jesus. Here is one. Here's don't own me. I'll try to make heaven my home. Einer der wenigen Songs aus dem Repertoire von Ike und Tina Turner in kammermusikalischer Besetzung mit Wolitzer E-Piano und akustischer Gitarre. I am a motherless child. Knapp zwei Stunden mit Musik von Ike Turner als Bandleader oder Begleitmusiker gehen so langsam zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunknachrichten um 3 Uhr. Jetzt noch eine Aufnahme Ike Turners zusammen mit den Prisoners. Der Name der Vokalgruppe entspricht der Wirklichkeit. Alle 5 Sänger waren zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Für die Aufnahmen war ihnen ein kurzer Hafturlaub genehmigt worden. Die Aufnahme entstand 1953 in Memphis, Tennessee, The Prisoners mit A Prisoner's Prayer. Our song on my lips, a prayer in my heart, a prisoner who will never be free. I'm asking my God sincere song.